Telekom Triple Fernsprecher Hasenheide 1 an Radio Apore. Zu meiner derzeitigen Müllausrüstung gehört eine zerknüllte Schachtel der Zigarettenschachtel der Firma Basic mit der Aufschrift Rauchen kann tödlich sein, eine braune Bananenschale, ein Joghurtbecher der Firma Milwarm mit der Aufschrift Vollmilchjoghurt, Milch, mild 3,5% Fett. Dann ein Kaugummi-Papier, ein Getränkebecher der Firma McDonald's sowie eine dazu passende ehemalige Burgerverpackung, ein zersplitterter Getränkebecher der Firma Edeka Mibel mit der Aufschrift Milchdrink Vanilla, dann eine Verpackung der Firma Kräuterliesel, in der sich vormals 4 kleine Fläschchen mit Kräuterlikör befunden haben. Dann ein zertretener Coffee-to-go-Becher. Eine Verpackung einer Gilles Sander Eau de Toilette Probe. Eine ehemalige Nudelverpackung der Firma Deli Cup, eine Capri-Sonnenverpackung, ein Flyer einer Kfz-Werkstatt in der Kohlstraße 6 bis 10 in Berlin, Autoservice, An- und Verkauf, TÜV, auch im Haus, Kauf und Verkauf von Unfallautos, sowie eine Flasche, die einmal Tequirak Raki enthalten hat, eine ehemalige Marlboro-Verpackung, ein brauner Kaffee-Plastikbecher, ein Dunkin' Donuts Kaffeebecher, ein Prospekt von Mediamarkt, eine Camel Leicht Verpackung, einige Kronkorken, der Flyer einer Autoexportfirma sowie eine ehemalige Bierflasche der Firma Oettinger Export mit der Aufschrift gebraut in Gotha sowie eine 250 Gramm Packung Ludwigs Luster Schinkenbeißer und eine blaue Pomfritgabel. Ansonsten hier am Hermannplatz, Hasenheide 1. Keine weiteren Vorkommnisse. Ahoi.